ganz leise, mal ganz laut, mal zerstöre mich, mal jetzt laut, doch immer anders als man glaubt. Eins steht fest, eins ist klar, ich war blind und ich war ein Narr. Nur aus der Distanz wird es mir klar. Steht fest, eins ist klar, ich war blind und ich war ein Narr. Nur aus der Distanz wird es mir klar. Dennoch unentbehrlich, doch immer anders als man glaubt. Doch eins steht fest, eins ist klar, ich war blind und ich war ein Narr. Aus der Distanz wird es mir klar. Oft recht schmerzhaft, oft ganz allein, oft gestrandet, ohne einsam zu sein, doch immer anders als man glaubt. Doch eins steht fest, eins ist klar, ich war blind und ich war ein Narr. Nur aus der Distanz wird es mir klar.